Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge vom Podcast Irgendwas ist noch immer, der Podcast mit René und Stefan. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, nee, hier ist er ja gar nicht, der ist ja ganz woanders, weil, hallo René erstmal, hallöchen. Hallo Stefan, hallo Iers. Wir wollten kein Risiko eingehen, ihr wisst ja noch bei der letzten Sendung, wäre es fast schiefgelaufen, deswegen haben wir gesagt, René bleibt zu Hause, geh nicht aus dem Haus, wir nehmen wieder klassisch auf heute mal. Das heißt für euch, jeder ist bei sich. Das kennt ihr ja schon von den ersten Folgen. Genau. Wenn du dich für meine Verletzung auch interessierst, sie ist mittlerweile jetzt 2 Wochen später verheilt. Ja. Also, ja, alles gut. Ja, das freut mich. Ich habe mittlerweile auch neue Hose, neue Schuhe. Also. Neu eingekleidet. Einmal neu eingekleidet. Genau. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge. Ja, Wahnsinn, die heute 16. Folge. Heute ist der 25. September 2019. Ja, weißt du, was die gute Nachricht ist? In 3 Monaten haben wir Weihnachten überstanden. Ja, jetzt geht's ratzfatz. Das geht ratzfatz, also ich sag dir. Aber ich muss euch vorwarnen, erstmal auch von mir nochmal herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast. 16. Ich muss euch vorwarnen, ich bin heute so früh aufgestanden. Also René, falls ich irgendwie einschlafe, musst du mich aufwecken. Ja, oder es läuft halt wie immer. Stimmt, ja. War ja nur ein Spaß. Bin ja noch da. Stefan hat übrigens getestet, herausgefunden, möchte ich vielmehr sagen, dass man den Podcast, dass er genau die Länge hat für eine Thrombozytenspende. So das ist der ist Grund, es. Warum du heute so früh aufgestanden warst, richtig? Ja, genau. Ich war heute ganz früh schon im Blutspendezentrum vor der Arbeit und so eine Podcast-Folge reicht bei mir genau für eine Thrombozytenspende. Das ist perfekt. Das heißt, wenn ihr nicht wisst, was ihr während des Hörens einer Podcast-Folge machen sollt, dann hat Stefan, glaube ich, den guten Tipp für euch, das mit einer Thrombozytenspende zu verbinden. Ja. Und bezahlt wird es dann auch noch. Das heißt, ihr könnt indirekt mit diesem Podcast Geld verdienen. Oh, jetzt wird es kriminell. Nein, Quatsch, ist es ja gar nicht. Nein, auf jeden Fall, die Zeit ist natürlich rasend schnell vergangen und das fand ich richtig super. Also, ne? Stefan, danke mal. Meinst du, man kann auch während einer Samenspende unseren Podcast hören? Ich würde sagen, René, ich habe die Thrombozytenspende ausprobiert. Das geht ja schon mal sehr jugendfrei los hier. It's your turn. Ah. Gut, liebe Kinder, wenn ihr das jetzt nicht verstanden habt, dann ich weise nochmals darauf hin, dieser Podcast ist zeitlos und auch wenn wir jetzt den September 2019 haben, September 2019, dann könnt ihr den Podcast natürlich auch noch in 10 Jahren hören und vielleicht lacht ihr dann mit. Ja. Auf jeden Fall. Also, aber eine Anekdote noch aus dem Blutspendezentrum. Ja, gerne, bitte. Es ist ja zwar noch September, aber was findet zurzeit schon statt? Ein ganz großes Volksfest. Das Oktoberfest natürlich. Richtig. Und im Wartezimmer vom Blutspendezentrum war alles dekoriert in diesem bayerischen blau-weißen Muster. Und da dachte ich mir, na klar, Ozapft ist, ne? Das passt ja auch irgendwie zum Blutstiften. Zum Blutspenden, Entschuldigung. Blutstiften, Blutspenden. Ja, kleiner Gag am Rande. René, also. Ja, schön. Gibt es noch was zur letzten Folge? Ja, zur letzten Folge. Wir beim RBB in Babelsberg, so hatten wir sie genannt. Da wollten wir noch kurz was zu sagen. Genau, also wir hatten schon in der Sendung geahnt, wir saßen ja in einem Biergarten und haben schon in der Sendung geahnt, dass der Einspieler, den wir uns da gedacht haben, der euch ein bisschen das Flair einer Regie vermitteln sollte, dass der natürlich komplett unterging in den Biergartengeräuschen. Das heißt, ja, das war wie Fernsehen im Biergarten. Genau. Es tut uns leid, dass es jetzt nicht die Atmosphäre nicht rübergekommen ist, aber wir werden was anderes Schönes dafür mal machen. Genau, aber vielleicht haben wir euch ja trotzdem so ein bisschen inspiriert oder auch mal interessiert dafür, wie Fernsehen funktioniert. Da haben wir ja auch viel erzählt und berichtet. Und wie gesagt, also informiert euch vor Ort bei eurem lokalen Sender zum Beispiel in eurer Wohnnähe. Es gibt immer wahrscheinlich Möglichkeiten, da mal vorbeizuschauen und das ist super interessant. Also probiert es einfach aus. Ja. Und wir planen ja natürlich auch weitere Aktivitäten und vielleicht haben wir was ähnlich Interessantes demnächst im Petto und wir wissen dann schon, dass wir das nicht mit Biergartengeräuschen mischen werden. Ja. Wir haben dazugelernt. Definitiv. Ist ja auch erst die 16. Folge. Ist ja erst die 16. Folge und da können wir das mit auf die Lernliste schreiben. Ja, das machen wir. Wir wollen ja jede Sendung immer besser werden. Ne? Genau. Ja, gibt es sonst irgendwas? Also auf dem Instagram-Kanal haben wir jetzt mal wieder ein bisschen Berlin-Quiz angestoßen. Das heißt, wenn ihr was über Berlin lernen wollt oder Ort entdecken wollt, die ihr vielleicht noch nicht kennt, dann seid ihr herzlich eingeladen auf dem Instagram-Account podcast.iidi. Ja. Ist richtig? Ja, podcast.iidi. Vorbeizuschauen und dort in den Stories immer fleißig mitzuraten. Hast du denn das Rätsel erkannt diese Woche? Ich wollte gerade sagen, ehrlich gesagt, nicht so wirklich. Da war ja einmal... der Sarg war ja was anderes, ne? Das war ja nicht das Rätsel. Das war kein Rätsel, genau. Wir hatten das Computerspielemuseum, das war ja in Bezug zum Podcast Nummer 13 gewesen, also diese Mosaikwand. Genau, neben dem James June ist das ja. Und richtig. Das aktuelle Bild, nee, das habe ich ehrlich gesagt nicht erkannt. Das ist auch schwer, finde ich. Da mittlerweile die Auflösung ist, gelaufen ist, werde ich hier mal sagen, weil ich möchte das auch gerne mit einem Tipp verbinden. Was dort zu sehen ist, ist der U-Bahnhof Paul-Stern-Straße auf der U-Bahn-Linie U7, die ich euch sehr ans Herzen legen kann, denn die Bahnsteige auf dieser Strecke sind kunterbunt. Also sie sehen wirklich richtig gut aus. Das ist Jungfernheide, das ist Rohrdamm. Ja, also da ist wirklich, da lohnt sich's, während der Fahrt an der Tür zu stehen und dann mal den Kopf aus der Tür zu halten, wenn der Zug anhält. Ja. Die Bahnsteige sehen sehr schön aus. Und wir müssen mal Hintergründe recherchieren, aber meine Info ist, dass die Bahnsteige so aussehen. Die wurden ja nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde die U-Bahn-Linie da so ein bisschen gestaltet. Und das sollte so der Gegensatz zum Klassizismus der Nazis irgendwie geben. Und deswegen sind die ein bisschen bunt. Ja. Und sehen so aus, wie sie aussehen. Also die U-Bahn-Linie 7 auch immer natürlich eine Empfehlung, weil die halt vom ziemlichen Norden in den Südosten fährt. Also eine ziemlich lange Strecke. Ist, glaube ich, ich weiß ja, ob es wirklich die längste U-Bahn Berlin ist, die längste U-Bahn-Strecke. Aber auf jeden Fall kommt man da an vielen, vielen Orten in Berlin vorbei. Ja, und es lohnt sich sicherlich auch bei der einen oder anderen Station mal auszusteigen. Ja. Und ich war, jetzt kann ich ja gleich noch sagen, warum ich in der Paul-Stern-Straße war. Ich habe da eine Westernstadt besucht. Eine Westernstadt? Und zwar gibt es, richtig, es gibt an der Paul-Stern-Straße, noch ein paar hundert Meter weiter, gibt es ein Areal, da ist ein, wie man das von so einer Westernstadt kennt, da ist ein Holzzaun, da ist ein Tor und das Tor ist zu. Das ist nämlich nur für geschlossene Veranstaltungen, da bezahlt man Eintritt, kann auch nur, ich glaube, einen Samstag im Monat kann man da nur hin. Das Ganze heißt Old Texas Town, glaube ich. Mhm. Man müsste mal suchen, Berlin-Reinickendorf, Old Texas Town oder so. Und da sind dann Western-Shows und da kann man dann gemütlich sitzen und essen und trinken. Und es war ein Tag der offenen Tür und da konnte man dann eben mal so rein und das war sehr interessant zu sehen. Also es ist sehr Western-like dort. Okay. Und die Leute laufen alle als Cowboys rum und ja. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es in Berlin selber so eine Westernstätte gibt. Ich kenne eigentlich nur das, heißt glaube ich Eldorado. Ne? Hinter Oranienburg, ja. Hinter Templin oder was, das sein. Ne? Genau. Genau, Templin, ja. Ja. Ja. Ah, interessant, Mensch. Wieder was gelernt. Ja, also musst du mal im Netz gucken. Die Webseite ist ein bisschen altbacken. Also am besten nicht mit dem Handy draufgehen. Ja. Und zur Not könnt ihr, Jack Hunter anrufen. Mhm. Ich glaube in Wirklichkeit. Also, er hat einen echten Namen, auch den möchte ich jetzt nicht nennen, weil er vielleicht lieber Jack Hunter genannt werden will. Jack Hunter ist da der Chef vom Ganzen. Und da kann man auch anrufen und kann man nachhorchen. Der erklärt das am Telefon dann auch mit Sicherheit sehr gern, welche Möglichkeiten man hat, dort mal mit reinzuschnuppern. Und ich glaube, die suchen auch immer Leute, die da mit haben. Also wenn ihr ein Pferd und eine Flinte zu Hause habt, dann würde ich sagen, rauf aufs Pferd und ab Richtung Paul-Stern-Straße, den U-Bahnhof mal eben schnell angucken und dann in diese Westernstadt einreiten. Ja, cool. Na, Da haben wir jetzt wahrscheinlich ein paar Leute inspiriert, das nächste Wochenende da mal zu schauen. Genau, jeha. Müssen wir ein paar Pferdegeräusche einspielen. Ne? Hast du ein Pferd da in der Ecke? Nee. Das war das jetzt zur letzten Woche? Ach nee, das war jetzt bezüglich des Instagram-Accounts. Genau, also wir schauen, also ich gucke immer, wenn wir ein paar schöne Ecken entdecken, die euch auf rätselhafte Art und Weise rüberzubringen. Genau, lohnt sich also immer da mal vorbeizugucken. Und wenn ihr irgendwas Tolles habt, wo ihr sagt, hier, jetzt haben wir mal ein Rätsel für euch, dann schickt uns das über Instagram zum Beispiel. Oder ich weiß gar nicht, haben wir eine Mailadresse? Sowas Altmodisches? Ja, haben wir auch. Und zwar könnt ihr uns eine Mail schreiben an podcast@juber.de, J-U-B-E-R. Und dort unter podcast.juber.de findet ihr auch alles zu unserem, zu unserem Podcast und alle Verlinkungen zu Instagram und den ganzen Podcast-Diensten. Ich finde es ja krass, wie gut wir ausgestattet sind, ey. Ja. Wir sind richtig gut ausgestattet, wir beiden. Siehste? Aber René, ich finde es schon auffällig. Wie sieht es aus? Ich habe noch eine Frage. Eine Frage noch ganz kurz. Hast du mittlerweile die Verlinkung eingefügt, dass wenn man die durch die Shownotes scrollt auf podcast.juber.de, dass man dann auch die Links direkt, weil da gibt es ein paar Videos und wahrscheinlich werden wir immer mehr linkwürdigen Content hier unterbringen. Ich habe dich gerade, hier war gerade so ein Summen in der Aufnahme. Ich habe dir gerade gar nicht verstanden, was du von mir wolltest. Aber ja. Du bist dran, habe ich verstanden. Ja, du merkst, wir verstehen uns blind. Gut, wunderbar. Also demnächst könnt ihr auch ganz gemütlich, wenn der Stefan sich erbarmt, könnt ihr auch demnächst ganz gemütlich in den Shownotes auf einen Link klicken und seht dann sofort, was wir euch zeigen wollen. Genau. Ich habe es übrigens geprüft, also die Podcast-Dienste, die machen automatisch einen Link draus dann. Da geht das. Wer macht einen Link draus? Zum Beispiel Google Podcast. Das ist dann ein echter Link. Sieht man die Shownotes in dem Podcast direkt, oder was? Ja. Ach, das muss ich gerade mal eben überprüfen, ob das auch für die... So, ja, also ihr wisst ja, unter Freunden Vertrauen ist halt wichtig, ne? Deswegen kontrolliert René das kurz mal. Nein, ich will das überprüfen, ob das auch... bei iTunes zum Beispiel so ist. Genau, ob das auch in der Apple-Welt so funktioniert. Ich gehe in meine Podcast-App, ich suche nach irgendwas ist doch immer. Oh, da gibt es zwei Podcasts. Na, dann nehme ich mal den, wo ich die zwei Gesichter sehe. Blub. Und dann? Dann kannst du die Folgen auswählen, bestimmt. Stefan, erzähl doch einfach mal, du bist ja heute sehr früh aufgestanden. Wie hast du denn das hingekriegt? Ja, gutes Thema, indem ich mich wecken lassen habe. Und zwar von meinem neuen Radiowecker. Anders formuliert, es ist ein Radiowecker, aber es ist in Wirklichkeit ein Lichtwecker. Ein Lichtwecker mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergangsfunktion, Simulation. Ah, das finde ich richtig super. Ja, wir sollten im Teleshopping arbeiten. Wo hast du denn diesen Radiowecker gekauft? Nein, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, muss ich sagen, habe ich auch so einen Wecker seit vielen, vielen Jahren. Nee, echt? Ja, seit sehr vielen Jahren. Und zwar habe ich ihn von einer Firma, die relativ preiswert so eine Geräte in Umlauf bringt. Also ich war entsetzt, wollte ich gerade sagen, erstaunt über den Preis, den du genannt hast. Mhm. 20 Euro für so einen Wecker. Für die, die nicht wissen, wie der funktioniert. Der fängt vor der Weckzeit, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich 20 Minuten, nee, eine halbe Stunde vor der Weckzeit, fängt er an, langsam heller zu werden. Der hat ganz viele Dioden drin und der hat so wie so eine, also meiner hat wie so eine Kuppel und diese Kuppel erleuchtet dann, wenn sie volles Fund an ist, leuchtet sie ziemlich hell und erhellt den Raum. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das ein angenehmeres Wecken gerade in der Winterzeit ist, als im Dunkeln den piependen Wecker, dann machst du den Lichtschalter an, dir fallen die Augen aus dem Kopf und Genau. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, aktueller Preis 27 Euro, was aber auch vollkommen okay ist. Es gibt den aber von ordentlichen Markenfirmen zu weitaus höheren Preisen, die bis in die 100 Euro gehen. Genau, und das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst, weil also ich habe lange überlegt, ich habe mir die Rezension durchgelesen und habe überlegt, eigentlich ist es ganz cool, weil so wie du es sagst, ne, es wird ja beworben damit, dass das Aufstehen viel angenehmer ist. Denn gerade im Winter machst du deine Augen früh auf und es ist hell im Raum, ne? Ohne dass du irgendwie einen Schalter betätigst. Und das ist halt wirklich super angenehm. Also da habe ich auch wirklich das Gefühl, dass es viel angenehmer ist, als wenn es dunkel ist dann, ne? Also gerade in der dunklen Jahreszeit steht man ja ein bisschen schwerer auf als im Sommer, wo es eh schon hell ist. Ja. Und genau, also bei meinem Modell ist es genauso. Ach, der hat mehrere Farben, sehe ich gerade. Und genau, das stimmt, das sind meine auch. Das ist ein überarbeitetes Modell von 2019, also schon eine aktuellere Generation. Und ja, ich habe die Form, die quasi ein Rundumlicht hat, also wie so ein, ja, wie sagt man das, wie so ein Kreis, ne? Also, das sieht aus wie eine Sonne. Ja, und vorne also, in der Mitte ist halt das Display. Und, ja, wie eine Sonnenuhr. Genau. Wie eine Sonnenblume. Richtig. Und der geht auch. Also eine halbe Stunde vor der Alarmzeit fängt an, das Licht immer heller zu werden, sodass es dann zum Alarm komplett hell ist, ne? Die höchste Stufe. Ja. Und, also ist auch ein Radio drin, sagt es dann. Ne? Bei mir ist auch ein Radio drin. Und bei mir ist, das ist jetzt ein bisschen lächerlich, Feuerknistern, ein Bach, Vogelgezwitscher, Windgeräusche. Genau. Ja, aber die sind alle sehr, sehr technisch. Also es hört sich schon richtig sehr also grausam an. Es sind 6 Sounds hinterlegt und der 7. ist sozusagen das Radio. Und beim Radio, ich lasse mich immer über Radio wecken, ich finde es sehr angenehm, weil das Radio geht erst auf eine leise Lautstärke so. Und wird dann lauter. Und das ist natürlich auch sehr angenehm beim Wecken. Dass du nicht gleich von irgendwelchen lauten Geräuschen verschreckt wirst, sondern es gehst sanft, wirst du geweckt. Also wirklich angenehm. Und wie gesagt, was ich halt auch sehr schön finde an dem Wecker oder überhaupt diese Lichtfunktion, ne? Du hast einmal ja warmweißes Licht und dann hast du einen zweiten Modus, wo du halt die Farben anmachen kannst und dann hast du so einen Farbwechsel halt. Und, also ich nehme es zum Beispiel als Leseleuchte. Ja, ne? Genau, das kann man auch machen. Abends zum Einschlafen, man kann, glaube ich, sogar einen Schlafmodus einstellen, dass es dann rückwärts geht. Und genau. Das rote Licht ist natürlich sehr zu empfehlen, wenn man romantische Stimmung haben will. Ja, genau. Das Thema hast du ja am Anfang schon angesprochen. Ach nee. Also, ja, da hast du gar nicht gemerkt. Ne? Also, du sprichst hier im Podcast von Samenspende, dann sprichst du von Rohrdamm. Also, was kommt als nächstes von dir? Also, Krumme Lanke zum Beispiel kann ja, ich auch noch als Berliner U-Bahnhof oder die Jungfernheide. Ja, die hatte ich auch gerade. Da gab es mal eine Schlüpperkollektion von der BVG und da stand auf den Mädchenschlüpper stand drauf Gleisdreieck, richtig. Jungfernheide und bei den Männern stand Onkel Toms Hütte, Krumme Lanke und Rohrdamm, glaube ich. Das sind alles U-Bahnhöfe in Berlin. Ja, genau, fand ich, das ist eine witzige Idee gewesen. Das ist schon ziemlich Jahre lange zurück, her, aber. Ja, aber kann ich mich auch noch erinnern, war sehr witzig auf jeden Fall. Hast du ja damals gekauft, ne? Hast du noch? Nee, habe ich nicht. Okay, alles klar. Ja, also um zu dem Wecker wieder zurückzukommen, offenbar können wir ihn beide unabhängig voneinander sehr empfehlen. Ich habe meinen seit 10 Jahren bestimmt. Wow. Und da lohnt es sich auch tatsächlich mal auf den Preis zu gucken und da kann man mal ein bisschen weniger Geld ausgeben. Also zumindest ist meins ein sehr preiswertes Modell gewesen, deins ja offenbar auch. Na, ich glaube, mittlerweile sind die auch etablierter. Ne? Vor 10 Jahren waren die, glaube ich, noch eher so ein bisschen die Seltenheit, aber ja, heutzutage kriegt man die halt ziemlich häufig. Aber du hast recht, genau. Also neben Sonnenaufgang gibt es auch eine Sonnenuntergangsfunktion. Ich glaube, ab 15 Minuten geht es los und dann geht sozusagen das Licht sukzessive, wird es dunkler, bis es ganz aus ist und das kannst du auch mit Radio begleiten, ne? Dass dann das Radio auch automatisch ausgeht am Ende. Also wirklich klasse. Ein Manko habe ich allerdings festgestellt. Ja. Und da bin ich noch am Überlegen, ob ich das so akzeptiere oder nicht. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich mich wecken lasse mit Radio und den Sonnenaufgang, geht nach 5 Minuten alles aus. Nee, das heißt, also das ich werde geweckt und nach 5 Minuten ist das Radio aus und das Licht ist auch aus. Nee, nach voller Weckung ist das Ding weiter an. Das ist sogar so, wenn ich in den Urlaub fahre und vergesse, den Wecker auszuschalten, dann, also das ist bestimmt 10 oder 20 Minuten lang immer noch an. Okay, naja, es geht dann aus, das wollte ich sagen, wenn ich im Urlaub bin, brauche ich mir keine Sorgen machen, es geht irgendwann aus, aber es bleibt mindestens 10, 20 Minuten lang an. Okay, ja, da bin ich halt noch am Überlegen, ob das für mich ein Grund ist, das Ding nochmal zu tauschen. Aber wie gesagt, generell kann ich so ein Lichtwecker absolut empfehlen. Na? Ja, sicher auch so. So, dieser Podcast wurde gesponsert von dem Sonnenaufgangslichtwecker Das ich habe keine ungefähr, Marke genannt. Es waren jetzt 20 Minuten Werbung. Ich würde sagen, jetzt kommen wir zu unserem ersten Thema. Ja, unser erstes Thema? Nein, natürlich nur ein Spaß. Nein. Ach so, ja, okay. Ja, ich habe auch noch eine Sache, die vielleicht mit einem der vergangenen Podcasts zu tun hat, das Thema Geocaching. Ja. Wir beide sind ja da noch in der Überlegung, einen Travelbug auf den Weg zu schicken. Ganz und, genau. Und ja, da genau, das ist in Planung. Und ich suche gerade Orte, um einen Cache aufzubauen. Mhm. Ne, und mal gucken, wie das wird. Und ich habe auch privat ein paar Travelbugs in Arbeit. Was dahinter steckt, könnt ihr euch ja nochmal im Podcast Nummer, ich weiß gar nicht, war es 8 oder 7? Also du hast doch gerade noch die gemacht. iTunes-Liste auf, dachte ich. Ey, woher weißt du das? Ich habe die wirklich noch offen. Bin da schlau. Ich kann mal gucken. Ich habe übrigens gesehen, ja, tatsächlich beim Apple-Gerät ist es auch so, wenn man den Podcast anklickt und sich die Details anzeigen lässt, dann sieht man, worüber wir gesprochen haben und wann. Da könnt ihr also an die gewünschte Stelle spulen. Und ja, Podcast Nummer 8 war das, wo es um Geocaching ging und da haben wir auch zum Thema Travelbugs ein bisschen was erzählt. Ja, interessante Geschichte und wie gesagt, wir werden das mit dem Podcast oder im Namen des Podcasts auch mal durchführen und dann könnt ihr hier unseren Travelbug ein bisschen durch die Welt kutschieren, wenn ihr denn wollt. Ja, aber da bin ich gespannt. Da sind wir ja in Vorbereitung und mal sehen, was wir da uns am Ende einfallen lassen, wie der dann am Ende aussieht. Ja, was gibt's sonst? Wir hatten ja vorher eine Redaktionssitzung in der S-Bahn. Ja, die furchtbar. Hat ist ein bisschen in die Hosen gegangen, aber ja. Ich habe nicht ganz verstanden, was du geplant hast. Von daher würde ich sagen, überrasch uns. Also muss ich dazu sagen, Berlin hat halt so die Eigenheit, dass es ganz schön laut sein kann in den U-Bahnen, gerade auf großen Umsteigebahnhöfen. Und was wir beide festgestellt haben, René, es ist auch, wenn das Wetter jetzt vielleicht ein bisschen herbstlicher ist, es ist nach wie vor richtig warm in den Bahnen und das ist ja widerlich teilweise. Ja, liegt aber auch, ja, weiß ich nicht. Also ich bin der Meinung, das wird noch schlimmer, aber ich habe letztes Jahr, ich glaube im letzten Jahr zum ersten Mal gesehen, dass es S-Bahn-Wagen gab, an denen ein Schild war, wo drauf stand unbeheizter Wagen, was ich sehr cool finde. Das sind blaue Schilder. Es gibt die roten mit Türstörung oder so und es gibt die blauen mit Wagen nicht beheizt. Ja. Ganz genau. Aber wie gesagt, ich bin gespannt. Der Winter wird ja garantiert nicht so kalt werden. Sind ja schon so die Prognosen, aber lassen wir uns mal überraschen. No? Ja, Thema. Also ich hatte mir noch aufgeschrieben, das war ja in Berlin letzte Woche ein ganz großes Thema. Und zwar Richtung Klima. Es gab eine große Klimademonstration und es gab einen freiwilligen autofreien Sonntag. Genau, also diese Klimademonstration war ja nicht nur in Berlin, die war ja tatsächlich weltweit. Richtig. Und aufgrund dieser Klimakonferenzen, ne, einmal im Bundestag oder und einmal gab es, glaube ich, noch auf anderer Ebene. Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, ob das war das in der UN noch irgendwie? Also auf jeden Fall noch in einem größeren Rahmen, ne? Aber also, die Bundesregierung hat natürlich auch ein Klimapaket beschlossen, was sehr kontrovers diskutiert wurde dann, ja. Okay, bezüglich der Demonstration, also ich bin eher zufällig mitgelaufen, wobei, um es genau zu nehmen, ich bin gegen den Strom gelaufen, okay. Weil ich am Potsdamer Platz beim Umstieg aus der U-Bahn in die S-Bahn den überirdischen Teil hatte ich dann inmitten dieser Demonstration verbracht. Sich gerade auf dem Potsdamer Platz zog. Super Stimmung, super friedliche Leute, tolle Musik. Also hätte ich es nicht eilig gehabt, wäre ich tatsächlich noch ein bisschen mitgelaufen. Also das kann ich bestätigen. Ich war abends auch bei einem Bekannten am Potsdamer Platz und habe immer noch viele Menschen gesehen, die so Schilder und Plakate mit sich trugen. Und ein Bekannter hat erzählt, in der Mall of Berlin, also am Potsdamer Platz, ne, die war gerammelt voll und die Jugendlichen haben sich da schön mit Bier eingedeckt. Sehr nachhaltig, aber ja, haben sie sich wahrscheinlich verdient. Die kriegen schon genug Haue wegen diesen Demos. jetzt hau du nicht auch noch damit drauf. Also ich finde es eine coole Sache. Ich finde, wir hatten es, glaube ich, im Nachhaltigkeitspodcast hatten wir ja schon drüber gesprochen. Da waren wir, glaube ich, der Meinung, beide, oder waren wir uns einig gewesen, dass das eine gute Sache ist, auch dass die Schüler da demonstrieren. Und ich sehe das nach wie vor auch nicht anders. Ja. Genau, also ist natürlich eine riesen Massenbewegung gewesen, also eine sozusagen Fridays for Futures extended. Das hat natürlich in Berlin, also die Innenstadt war richtig verstopft und ein Kollege hat berichtet, der dort war, dass die hatten eigentlich vor, irgendwie am Brandenburger Tor sich da irgendwie zu treffen und das hat so viel Zeit gekostet und sich so verzögert, weil einfach so schlechter Zeitpunkt und schlechter Ort, würde ich mal sagen. Ja, genau, weil es einfach so viele Leute waren, womit man auch gar nicht gerechnet hat anscheinend. Und deswegen hat es bis in den späten Abend dann noch gedauert, wo sich da die Leute versammelt haben. Ne? Und natürlich ein klares Signal und ich meine, man sagt ja so schön, wenn man was bewegen will, muss man halt dafür kämpfen, ne? Und dafür einstehen. Genau. Und da gibt es sicherlich einige Leute, die das nicht so toll finden, ne? Ja. Aber so ist das nun mal. Es gibt Themen, da sagt man, ja, bin ich dabei, und dann gibt es Themen, da ist man nicht dabei. Die einen demonstrieren quasi um Aufmerksamkeit auf dieses Thema Nachhaltigkeit und nicht endlosen Ressourcen der Erde zu machen. Und die anderen, die demonstrieren halt für den Schutz des Abendlandes, was ja vor dem Untergang steht, offenbar. Ja. Also ich habe an dem Tag auch viele Interviews und viele Berichte dazu gesehen und das fand ich halt total interessant. Also da waren ja wirklich von ganz jungen Menschen, also über Müttern, die ihre Kinder da mitgezogen haben, bis ganz alt, also wirklich durch die ganze Bevölkerungsschicht von jung nach alt, sehr interessant. Und lustiger Nebeneffekt oder lustiger Nebensatz war, zum Ende der offiziellen Demonstration hat irgendwie ein Redner gesagt, wenn ihr jetzt geht, denkt dran, nehmt euren Müll mit. Ja. Und das scheint funktioniert zu haben, ja. Na? Ja, was nicht so funktioniert hat, glaube ich, war der autofreie Sonntag. Also die Straßen waren voll, habe ich gemerkt, als wir mit dem Auto unterwegs waren. Ja. Also wir waren nicht voller als sonst, muss man auch dazu sagen. Ich schäme mich ganz doll, aber ich gebe es auch offen zu, wir sind an diesem Sonntag, an diesem autofreien Sonntag im Auto unterwegs gewesen. Ich wurde überstimmt. Shame on es you, hätte sich, Mr. Es hätte sich, ja, es hätte sich vermeiden lassen können, aber es aber ist halt nicht passiert. Ja, man muss halt dazu sagen, du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, weil das war ein freiwilliger autofreier Sonntag, also auch wieder so ein Ding, so setzt man natürlich nichts durch, wenn man alles freiwillig macht. Und ich finde es aber in Ordnung, Gefühl, vielleicht kommt man ja über die Freiwilligkeit an die Leute auch ran. Ja, naja, also man muss aber dazu sagen, genau, an dem Tag konnte man ein Standardticket für den öffentlichen Nahverkehr, was für 2 Stunden sehr, gilt. Sehr cool, BVG. Konnte man den ganzen Tag nutzen und durfte sogar noch einen Erwachsenen oder 2 Kinder, glaube ich, mitnehmen. Ne? Genau. Und also das war galt als Tageskarte, 2,80 Euro, ne? Ja, und ich war an dem Tag auch unterwegs und muss sagen, also ich hatte das Gefühl, es war schon voller als sonst, aber auf den Straßen war halt auch eigentlich genauso viel wie sonst los, ne? Also anscheinend haben die Leute es genutzt und man muss dazu sagen, Glück war natürlich auch, dass das Wetter richtig super war, ne? Also war sehr sonnig und warm und das hat, glaube ich, auch nochmal was bewirkt, dass die Leute das auch genutzt haben, ne? Aber ich finde, wir machen uns dort in die Richtung die richtigen Gedanken und es werden da richtige Aktionen gestartet. Also ich finde es wirklich gut, dass da auch große Unternehmen wie zum Beispiel die BVG mitziehen und das unterstützen und damit auch ein ganz klares Zeichen setzen. Finde ich super. Genau. Und man könnte jetzt ironisch sagen, die setzen ja die Serie fort mit ihren guten Ideen. Denn heute wurde beschlossen, dass die Fahrpreise zum Dezember erhöht werden. Aber nicht für Abonnenten. Jein. Also die Pendler, aus nicht Brandenburg für Abonnenten, kommen, die erwischt es richtig. Ach so, richtig, ja. Also es ist tatsächlich das AB-Ticket, was unbetroffen ist und die Schüler- und Azubi-Tickets. Und ich finde, das Tagesticket wird auch deutlich teurer. Also das ist wie viel soll das kosten? Happig. Also im Moment kostet es 7,80 Euro. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ich glaube. Gut, da muss man aber dazu sagen, die Preise sind nur Richtung, das ist ja noch nicht beschlossen. Doch, ist heute beschlossen worden. Ach, wurde heute beschlossen. Eben gerade, ja, genau. Okay. Und aber natürlich, ja, man muss natürlich sagen, wir meckern jetzt, aber am Ende ist das Leben halt auch teuer. Es steigt jedes Jahr, das wissen wir ja auch selber aus dem privaten Bereich. Die Kosten werden immer mehr. Und so geht es natürlich auch dem öffentlichen Nahverkehr. Und ja, ich meine, wer das jeden Tag nutzt, der flucht zwar viel, aber am Ende ist Berlin, das haben wir auch schon in den vergangenen Folgen immer wieder festgestellt, Berlin ein super ausgebautes Verkehrsnetz und also da kann man sich echt nicht beschweren, muss man sagen. Ja. Ja. Und wir wollen auch vor allem nicht ins Jammern verfallen. Nein, wir wollen euch ja Berlin schmackhaft machen. Das wäre ja auf Jammern auf sehr hohem Niveau. Ne? So ist es. Jammern auf Niveau überhaupt. Nein. Ja, man mit zur Not gibt es ja immer noch das Fahrrad. Richtig, richtig. Ne? Und eine kleine Anekdote noch zum Thema Klima und Auto. In Berlin soll es ja Dieselverbots- oder Dieselfahrverbotszonen geben. In der Innenstadt wurden irgendwie einige Straßen auserwählt. Die kommen jetzt aber später und die Begründung ist natürlich hanebüchend. Also da kann man sich, glaube ich, das Grinsen nicht verkneifen. Hast du das gehört, René, warum? Nein. Nein, weil die Schilder werden, es dauert zu lange, die Schilder zu drucken, zu bedrucken oder zu herzustellen, sagen wir es mal so. Ja, ja, dann, so ist viel dazu. Dann ist das halt so. Richtig, richtig. Ne? Also ein echtes Problem, wie ich finde. Also Schonfrist für den Diesel, ja? Ja, genau. Also. Naja, wahrscheinlich werden die Schilderdrucker werden wahrscheinlich von Dieselverfechtern bezahlt, oder ein bisschen langsamer zu arbeiten. Die fahren alle mit dem Diesel zur Arbeit und da haben sie gesagt, wir sollen jetzt hier Dieselfahrverbotsschilder drucken? Nö, das, da lassen wir uns mal schön sein. Sollen sie Zettel aufhängen? Funktioniert doch bei der Deutschen Bahn auch. Was ich schon an Wagennummern auf irgendwelchen karierten Zetteln geschrieben gesehen habe, weil die Anzeigen nicht funktionieren. Mhm. Ja, du, das gute alte analoge Papier löst auch viele Probleme. Ja. Ja, René, Mensch. Gut. Dann kommen wir jetzt eigentlich zu dem wirklichen Thema, oder? Ja, genau. Halbes Stündchen haben wir ja noch. Und du hattest ja schon seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten etwas vorbereitet. Und zwar geht es um Berlin von oben, oder? Ja, also man muss dazu sagen, für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gibt es noch eine andere Form. Zuhörende, Stefan, es heißt Zuhörende. Zuhörende. Ja. Okay, okay. Also, liebe Zuhörende. Zuhörende und Zuhörenderinnen? Nein, Zuhörende ist so das neutrale Wort für Zuhörerinnen. Ach so, und so. Okay. Es heißt auch nicht mehr Lehrer und Lehrerin, sondern Lehrende. Ja. Es heißt okay. Nicht mal Denker und Denkerin, sondern Denkende. Ja, liebes Publikum. Okay. Publikumminde. Ja, richtig. Man muss dazu sagen, wir haben natürlich immer so ein paar Themen auf Lager, die es nicht immer in die aktuelle Sendung schaffen und wir dann die so ein bisschen mitziehen. Und heute ist es soweit. Eigentlich schade, René, dass wir das nicht dann auch in echt sozusagen genutzt haben. Aber das ist alles nicht so schlimm. Wir haben nämlich mal überlegt, Berlin ist halt eine Stadt, wenn man die von oben betrachtet, ist die sehr durchwachsen. Ne? Da haben wir auch gleich eine Definition, die fanden wir sehr interessant für euch. Wenn man sich Berlin von oben anguckt, einfach so das Profil, es gibt so ein bisschen durchmischt. Es gibt ein paar hohe Gebäude, es gibt flache Gebäude. Und, das sieht man aber von oben nicht. Nee, stimmt, das sieht man nur von der Seite, so vom Profil. Wenn man sich Berlin von der Seite anguckt, im Profil. Ja, genau. Guckt euch mal Berlin von der Seite an. Was ragt da immer hinaus oder heraus? Welches Gebäude? Na, die Highlights quasi in Berlin, ne? Genau, und das wäre? Achso, willst du jetzt schon wissen, was das Highlight oder was das höchste Gebäude in Berlin ist? Genau, ihr könnt ja mal kurz in euch gehen. Also wer aus Berlin kommt, der hat es vielleicht einfacher. Das heißt, Stefan hat jetzt ein bisschen gesammelt und geguckt und gesucht und hat quasi eine Liste der höchsten Gebäude Berlins zusammengesucht. Ist das richtig? Genau, ich kann dazu sagen, ich habe eine coole Seite gefunden, wo eine gute Auflistung ist und die kann ich auch mal nennen. www.hohegebäude.berlin.de. Genau, nein, das ist wikiwand.com und da gibt es eine Liste der Hochhäuser in Berlin und eine Liste der, wie heißen die? Kleinen Moment, jetzt muss ich mal gucken, ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Neben den Hochhäusern gibt es auch die höchsten Bauwerke und das finde ich total interessant. Also vielleicht vorneweg, hier steht... Damit in der Liste tauchen alle auf, die Gebäude, die eine strukturelle Höhe von mindestens 50 Meter haben. Türme, Rathäuser oder Kirchtürme und so weiter, technische Bauwerke sind da nicht erfasst. Ne? Ach so, was suchen wir denn jetzt? Hochhäuser tatsächlich Häuser, oder Gebäude? Genau, also Häuser halt. Ne? Häuser, das heißt der Gebäude, Fernsehturm, der zum Beispiel Häuser. Nicht. Na gut, öffentliche, also die für die Öffentlichkeit auch sind, ne, wo man als Person hingehen kann. Okay, also dann fangen wir doch mal für jeden, der Berlin kennt, entweder weil er dort wohnt oder vom Hörensagen, er weiß natürlich, dass der Fernsehturm in Berlin ein relativ hohes Gebäude ist. Mhm. Damals 365 Meter, das habe ich als Kind noch gelernt, und zwar genauso viel Meter, wie man Tage im Jahr hat. Mhm. Genau, das ist nicht mehr so. Die Spitze wurde ja ein bisschen höher gemacht, glaube ich. Der ist jetzt bei 370 oder sowas. Und die Frage, die sich dann jetzt stellt, ist, gibt es ein Gebäude in Berlin, was höher ist als der Fernsehturm? Nein, gibt's nicht, weil du hast natürlich den richtigen Ansatz gehabt eben. Denn der Berliner Fernsehturm, der steht natürlich nicht auf der Liste der Hochhäuser, sondern auf der Liste der Gebäude. Ja, also da hast du natürlich vollkommen recht. Wobei ich das nicht verstehe, weil der Fernsehturm ist ja eigentlich öffentlich zugänglich für die Leute. Das ist aber kein Gebäude. Naja, und hier steht 368 Meter. Also 370. Total korrekt erzählt eigentlich. Gut, der ist es aber nicht. Das heißt, wir müssten auf den Fernsehturm gehen und müssten vom Fernsehturm gucken und würden dann wahrscheinlich feststellen, dass wir das Park-In-Hotel sehen, was sich nämlich als Konkurrent zum Fernsehturm gibt. Ja. Touristen gegenüber sagt das Park-In-Hotel, wir sind fast genauso hoch wie der Fernsehturm, bei uns kostet der Eintritt aber nur 2 Euro oder irgend sowas, ne? Oder sie sagen, fast genauso ein schöner Blick wie vom Fernsehturm. Die Aussichtsplattform, genau. Also das ist auch ein sehr interessantes Thema, weil es gibt halt hohe Gebäude, die man wirklich auch für die Aussicht nutzen kann. Und da hast du vollkommen recht, das Park-In bietet eine Aussichtsplattform, wo ich auch schon war, die super schön ist. Allerdings, bei mir steht sie noch auf der Liste. Das Park-In steht natürlich auf der Liste. Bei mir steht es auf der Besucherliste und auf deiner Liste das steht auch. Es auch. Aber, was wolltest du gerade sagen? Was ist aber mit dem? Aber es steht auf Platz 2. Gut. Nee, du wolltest sagen, du warst auf der Plattform. Lohnt sich das, da hinzugehen oder? Definitiv. Also natürlich kann es ein bisschen windig sein. Da muss man halt einen Tag nutzen, wo nicht so viel Wind ist. Nachteil ist, man kann natürlich nur in eine Richtung gucken, und zwar Richtung Fernsehturm, Richtung Westteil. Aber das ist trotzdem ein traumhafter Blick. Also auch so, weil das ja genau der Blick ist Richtung historisches Berlin auch, ne? Genau, da haben wir ja im ersten oder zweiten oder dritten, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Podcast haben wir auch darüber schon gesprochen und euch die Altstadt von Berlin nahegebracht, und genau in diese Richtung guckt man, das ist richtig. Genau, statistisch gesehen gilt Berlin übrigens knapp vor Köln und weit hinter Frankfurt am Main als zweitgrößte Hochhausstadt in Deutschland. Okay, das hätte ich nach Köln oder vor Köln? Nach Köln, vor Frankfurt. Was, vor Frankfurt? Okay, aber Frankfurt hat höhere Häuser. Das habe ich doch gerade richtig gelesen, oder? Jetzt bin ich gerade echt verwirrt. Du bringst mich hier durcheinander. Ich will ja nur, dass das auch korrekt. Wirklich korrekt rüberkommt, dass wir uns nicht in jedem Podcast die Vorsendung verbessern müssen. jedes Mal 5 Minuten richtig stellen. Ihr stellt also gerade fest, wer hier für das Qualitätsmanagement verantwortlich ist in dieser Sendung. Ja. So. Also die Qualität ist gesichert, macht euch keine Sorgen. Ich habe den Satz nochmal gelesen. Du hast natürlich genau richtig erkannt, knapp vor Köln und weit hinter Frankfurt. Weit hinter Frankfurt, das auf jeden Fall. Das denke ich mir auch. Also Platz 2, genau. Ne? Gut, ja, das Park-In-Hotel, am Alexanderplatz. Ist wie Platz hoch zwei. Ist das? 321 Meter, schätze ich. Oh, da bist du ja total verkehrt. Es ist nur 123 Meter hoch. Echt, das ist fast ja nur halb so hoch wie der Fernsehturm. Ja, man muss dazu sagen, also als wir da oben waren, man fährt bis zum 35. Stock mit dem Aufzug. Und das ist, glaube ich, die offiziell letzte Etage. Und dann geht es nochmal 5 Etagen per Treppe hoch. Okay. Also wir waren eigentlich im 40. Stock, aber ich glaube, die letzten Etagen zählen nicht offiziell dazu. Daher kann das wahrscheinlich kommen, dass man das von der Höhe unterschätzt. Na? Okay. Und es gibt nur ein Gebäude in Berlin, was 2 Meter größer ist, nämlich 125 Meter hoch. Okay, pass auf. Und jetzt setze ich mich in die U2 und fahre mit der U2 zum Potsdamer Platz und steige dort aus und stehe beim Aussteigen vor einer kleinen Hochhauskulisse, die unter anderem aus dem Koloff Tower besteht, dem alten Debes-Gebäude und das Sony, nee, warte mal, welches ist das dritte? Ich weiß es nicht. Der Bahntower meinst du, oder? Der Bahntower ist ja der, genau, das ist der deutsche Bahntower. Das Debes heißt nicht mehr Debes und der Koloff Tower. Das war früher mal, ne? Sind es die drei? Ja, kann sein. Ist es eins von den dreien? Nein. Ach, auch nicht. Falsche Richtung gefahren. Genau, da bist du total falsch gefahren. Das eine, was du gerade, der Koloff Tower, den habe ich auf Platz 8 mit nur 103 Metern hoch. Der hat, glaube ich, der Koloff Tower hat, wenn ich mich recht entsinne, einen Fahrstuhl, mit dem man da hochsausen kann. Und ach, das ist der von der dann, Panorama-Plattform? Ja, ich glaube ja, das ist, glaube ich, der Koloff Tower. Okay, ja, das ist auch sehr zu empfehlen für euch. Warst du schon dort? Da, ja, also ich fahre da ziemlich oft vorbei am Wochenende, aber oben war ich lange nicht mehr. Das ist der schnellste Fahrstuhl Europas. Ach, der schnellste, okay. Ja. Ist es, glaube ich, sogar günstiger als der Eintritt in den Fernsehturm. Ich glaube, der ist schon ziemlich happig. Ja. Man kann im Internet für einen Fernsehturm vorbestellen, dann ist es ein bisschen günstiger, aber dann hat man Zeitslotten fest, wann man da hin muss. Also Der Fernsehturm hat natürlich auch wieder das technische Highlight. Also erstens ist es geschlossen, ne? Also du stehst nicht draußen an der frischen Luft und der dreht sich. Also du brauchst dich nicht bewegen. Relativ langsam für euch, die nicht aus Berlin kommt. Also nicht, dass ihr denkt, da oben wird einem schlecht. Haltet euch fest. Dreht sich relativ entspannt. Kannst du dich erinnern, dass ich mal eine Kamera von dir ausgeborgt habe und von meinem Büro aus über Nacht? Deswegen hatte ich mir deine Kamera ausgeborgt. Die hat dann nämlich in einem festen Zeitintervall Fotos gemacht. Und dann hatte ich den Fernsehturm über Nacht fotografiert und gefilmt. Wir haben dann gesehen, wann die Putzfrauen gekommen sind, wann das Licht eingeschaltet wurde. Und mit dem Drehen kann ich mich leider nicht mehr erinnern, ob man das wirklich wahrgenommen hat. Ja, ich glaube, das ist minimal. Ich weiß gar nicht, wie schnell der sich, ob der eine Runde pro Stunde schafft. Ich glaube, eine Stunde. Ja, ich glaube, sowas macht der. Ja. Okay, also natürlich wollen wir jetzt hier nicht den Fernsehturm schlecht machen, aber jedes Gebäude hat was für sich, ne? Also zum Beispiel die Aussichtsplattform am Potsdamer Platz ist halt auch frei oben, ist eine Terrasse und man kann in alle Richtungen gucken von Berlin. Ne? Aber lohnt sich auf jeden Fall. Also mit eurem Berlin-Besuch man das auf jeden Fall verbinden. Den Fernsehturm sollte man in jedem Fall angucken, weil auch von außen ist er natürlich sehr eindrucksvoll und um den Fernsehturm herum ist so eine erhöhte Ebene gespannt. Da kann man dann auch schön, kommt man schön nah ran an den Fernsehturm und kann mal tolle Fotos schießen und kommt halt wirklich nah dran und merkt diese Größe dieses Turms dann halt auch so ein bisschen deutlicher. Also das sieht halt auch ziemlich beeindruckend aus so von oben, ne? Weil das sieht gar nicht so klein aus. Also man unterschätzt da wirklich die Entfernungen und die Höhen. Also das habe ich zum Beispiel festgestellt, ne? So, aber sehr chillig. Wer ist auf Platz 1? Also geben wir uns mal einen Tipp. Wo finden wir denn Platz 1? Ist es ein bekanntes Gebäude? Es ist ein sehr bekanntes Gebäude. Davor sind, ich glaube, heißen die Molekularmännchen oder so ähnlich? Ach nee, wirklich. Molecule Man, genau. Da ist, das ist an der Spree. Und zwar, dann sind es die Treptowers. Bingo! Die echt, das Treptowers. Sind aber das echt. Das ist das höchste Gebäude von Berlin mit 125 Metern und 31 Etagen. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, die Treptowers sind ja, das sind ja drei, ne? Ja. Oder Allianz Tower sagt man auch, ne? Achso, ich kenne die nur als Treptowers. Ja. Und die sind relativ unbekannt. Kommt man da rein? Das weiß ich gar nicht. Also ich habe ja mal jahrelang daneben gearbeitet, aber ich kann dir gar nicht sagen, ob man da reinkommt, wenn man da nicht arbeitet zum Beispiel. Jetzt muss man natürlich auch sagen, für einen Berlin-Besuch ist das jetzt vielleicht auch nicht so ist eher die Ausnahme, Zentrum, glaube ich. Ist so ein bisschen am Rand, aber wenn man eine Spreefahrt macht, Da kommt man da vorbei, richtig. Definitiv. Und wie gesagt, die Molekularmännchen da, die sind auf jeden Fall ein Motiv, was man kennt in und auch außerhalb Berlins. Genau, ne? Wenn ihr jetzt nicht wisst, was diese Molecule Men sind, das sind diese Stahlfiguren, diese flachen, die in der Spree stehen und ich weiß gar nicht, was die machen. Die sind, glaube ich, eine Nachbildung für irgendwas Berühmtes. Und zwar, sind das die kleinere Fassung oder gibt es die in Japan? Ja, dann würde ich doch mal sagen, Hausaufgabe für den nächsten Podcast. Ja, also Molecule Man, da müssen wir uns informieren und euch informieren, was das ist. Genau, also total interessant. Ne? So. Platz 3 sind wir zum Beispiel Platz, wieder am Platz ganz zwei, anderen Ende von Berlin. Platz 2 war Park-In gewesen, ja? Jawohl. Okay. Und Platz 3, erstaunlicherweise nur 3 Meter kleiner als das Park-In. Wieder am ganz anderen Ende der Stadt. Kennt man das? Ich glaube, du kennst es. Ja, wenn du wohnst ja eher südlich, südöstlich. Mhm. Ja. Sag gibt mal, auch ein gutes Rathaus in der Ecke. Ein berühmtes Rathaus in der Ecke? Nee, ja, ein berühmtes, also kennt man vom Namen her. Ist auch eine U-Bahn-Station, glaube ich, oder eine S-Bahn-Station. Echt, das ist in Spandau irgendwo, oder was? Ja, Spandau ist schon fast richtig, aber nicht Spandau, sondern was anderes. Sag auch mal. Die Richtung. Ich komme nicht drauf. Nee, fängt auch mit S an, mit ST. Steglitz, Rathaus Steglitz kennt man? Rathaus Steglitz, aber nicht das Rathaus ist gemeint, sondern... Ach, warte mal. Ich war neulich, einem Planetarium und habe von dem Planetarium aus über Berlin geguckt. Das Planetarium ist ganz im Süden Berlins und wir haben Richtung Innenstadt geguckt. In Steglitz, der Steglitzer Kreisel oder irgendwas? Ja, der Steglitzer Kreisel. Das kennt doch auch kein Mensch. Das kennt doch kein Mensch. Das ist das dritthöchste Gebäude. Ja, kannst mal sehen. Und das wird ja gerade irgendwie saniert, ne? Das ist ja ein leerstehendes Gebäude auch noch. Okay, dann machen wir mal weiter. Platz 4, was denkst du? Ist das jetzt mal was Berühmtes? Nee. Das klingt wie ein Hochhaus irgendwie. Also jetzt kommen wir, ich gebe dir einen Tipp, wir kommen jetzt Richtung Kudamm. Ach. Ja, das wird auch gerade gebaut, ne? Also ich weiß gar nicht, hier steht als Stichwort nur Upper West. Das klingt in der Kantstraße, das klingt wie so ein, ist ein Doppelgebäude gegenüber dem Zoofenster. Es ist ein Turm sehe ich gerade. Okay. Also habe ich schon mal gehört, also der Begriff Upper West, aber dass das ein Turm ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da ist ein, ist das so ein weiß, hast du ein Bild von diesem Gebäude? Nee, leider nicht. Das ist doch, der hier? Ursprüngliche doch, ja. Atlas Tower am Breitscheidplatz und zwar ist es so ein weißes Gebäude, was eine, auch sehr beliebt auf Instagram als Fotomotiv, das hat so eine runde Fassade, also so eine, sieht aus wie so ein, wie soll man sagen, sieht so ein ründlicher Buchrücken, so sieht das aus und dann daneben nochmal ein schmaler anderer ründlicher Buchrücken. Genau, und, so ein Doppelhaus, ne? Okay, alles klar. Das Ding ist relativ jung, wie ich sehe. Das wurde erst 2017 fertiggestellt. Ja, das lohnt sich tatsächlich mal anzugucken und ganze Ecke lohnt sich, weil man befindet sich dann nämlich ziemlich nah an der Gedächtniskirche. Ja. Weil dieses Gebäude ist an einem traurigen Ort Berlins, nämlich am Breitscheidplatz. Am Breitscheidplatz, genau. Wo wir im Dezember, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren, 2016, 15? Also ich glaube, das ist... Ist schon wieder 3 oder 4. Wir wollen jetzt auch gar keine Trauer hier verbreiten, genau. Also lohnt sich auf jeden Fall mal zum Breitscheidplatz zu fahren für die Lego-Freunde unter euch. Dort ist auch irgendwo ein Lego-Store in der Nähe. Da kann man dann die passenden Lego-Steine, die man braucht, mit der Schippe in so einen Becher reingießen. Ne? Genau. Ja. Also ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Über die City West reden wir ja so selten. Nicht, weil sie nicht schön ist, sondern einfach, weil wir wahrscheinlich mehr in den anderen Teilen unterwegs sind. Genau. Und erstaunlicherweise der nächste Platz mit derselben Höhe, auch dort in der Nähe, und zwar in der Hardenbergstraße, das Zoofenster. Das Zoofenster ist doch am Bikini Berlin. Ja, ja, genau. Und das Bikini hat einen Turm? Also, Waldorf Astoria Hotel ist das, ne? Ah, okay, alles klar. Ja, und dann kommen halt jetzt erstaunlicherweise auf Platz 6 kommt schon, der sagt mir was, Eichhornstraße, das ist der Atrium Tower. Auch im Tiergarten sind wir jetzt schon wieder. Das ist das berühmte Debeshaus, was du meintest. Das bis 2013 war es das Debeshaus. Und jetzt heißt es Atrium Tower. Ah, okay. Ne? Oh ja, und genau, jetzt kommen in Reihenfolge also Atrium Tower, Bahn Tower, Kohlhoff Tower, alles, was du gesagt hast. Ne? Also Potsdamer Platz, ja. Ja, übrigens auf Platz 10, ich als Marzahner, die Pyramide in Marzahn. Wirklich? Die Pyramide in Marzahn ist ein Gebäude, was eine Funktion, die Funktion einer Uhr übernimmt. Leider ist es nicht mehr eingeschaltet. Weil das Geld fehlte. Ja, also man konnte, das ist ein senkrechtes Hochhaus, wie man sich vorstellt, und das hat eine schräge Fassade drin, die dem Ganzen so eine zusätzliche Spitze gibt, und an den verschiedenen Hauskanten waren eben Sekunden, Stunden und Minuten ablesbar in Form von großen Leuchtelementen. Ja, siehst du? Geile Idee, aber leider, Ich kann mich noch erinnern, als wenn man da abends vorbeigefahren ist, wenn es schon dunkel war, das hat super geleuchtet auch, ja. Das war immer sehr schön. Ja, schade, schade. Nicht mehr zum Festival of Lights oder so, ist das an? Nee. Also da ist es ja so, dass in Marzahn teilweise auf den Hochhäusern Beleuchtungen sind, wenn Festival of Lights ist. Und das ist ein gutes Stichwort, weil es ist ja bald wieder, ne? Ist ja schon wieder Herbst. Da kann ich übrigens auch empfehlen, wenn ihr zum Festival of Lights geht, da lohnt es sich, mal an zum Hausvogteiplatz zu fahren. Das ist da kann man auch hinlaufen. Das ist, wie heißt denn die Ecke da? Da ist der Deutsche Dom, der Französische Dom, da ist das Schauspielhaus. Mhm. Wie heißt die Ecke da? Hat die nicht noch einen anderen Namen? Hausvogteiplatz, könnt ihr aussteigen, wenn ihr mit der U-Bahn fahrt. Und dort ist an einem der beiden Döme, selbst, also ich als Berliner verwechsel die auch immer, also das eine ist ja der Französische und der andere der Deutsche Dom. Ich weiß nicht, welcher ist. Die stehen links und rechts vom Schauspielhaus. Und am linken Dom, welcher auch immer das ist, da ist jedes Jahr bisher oder in den letzten Jahren, wo ich dort war, eine Feuershow gewesen, eine richtig, richtig coole Feuershow. Das sind so ein paar Leute, so ich glaube so 5 oder 6, die dann dort eine bestimmte halbe Stunde lang Programm machen, öffentlich zugänglich, ne, gegen kann man was in den Hut werfen, und wirklich richtig, richtig cool. Wenn man mit dem Fotoapparat dort ist, kann man da auch richtig coole Aufnahmen machen. Kann ich euch nur empfehlen. Ist immer sehr voll. Lohnt sich also, da zeitig hinzugehen. Ich glaube, so ab 22 Uhr oder so gehen die Shows da immer los. Oder um 9. Ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Ja, also wenn ihr beim Festival of Light seid, guckt da mal vorbei. Das ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Ja, und noch ein bisschen ein kleiner Funfact, René. Platz 26, Platz 27. Platz 26 ist deine Ecke, Platz 27 ist meine Ecke. Ach, mehr verraten wir jetzt nicht. Ja, also wir haben tatsächlich, ihr werdet, wenn ihr in die Liste geht, werdet ihr ja sehen, aber wir haben hier tatsächlich, ist es 29 Geschoss bei mir? Bei dir sind es 28 und bei mir 25. Ah, okay, genau. Und interessant ist, also das sind nur 76,7 Meter bei dir und bei mir 76, also eigentlich ganz genauso groß. Aha. Und deins existiert schon seit 1969, meins erst seit 1985. Okay. Sehr interessant, ne? Also, bei uns ganz in der Nähe jeweils, ja. Ja, was ich in Marzahn noch empfehlen kann, ist, es war jetzt vor einigen Wochen, also das ist noch gar nicht so lange her, 1-2 Wochen, glaube ich, war das Mural Fest in Berlin, Mural von Mural, also Wandgemälde, und da wo in diesem Zuge wurden in Marzahn und Hellersdorf einige dieser Hochhäuser, also ich weiß gar nicht, was sind das, 12-Geschosser oder so, oder 8-Geschosser? 11-Geschosser, glaube ich. 11-Geschosser, wurden die Brandmauern, also die Außenwände quasi, die keine Fenster haben, bemalt, von oben bis unten, mit Graffiti, genau. Also mit schön. Ja, also kann ich wirklich sehr empfehlen, sieht richtig, richtig toll aus. Ich habe es mir noch nicht in echt angucken können. Hast du da schon was gesehen? Nee, ich habe einen Bericht im Fernsehen dazu gesehen. Und da haben sie gezeigt, wie sie es angebracht haben. Und ist auf jeden Fall ein bisschen Farbe, ne? Also. Ja, eine schöne Aufwertung. Also ich habe ja in Hellersdorf gewohnt, vor der Wende und nach der Wende, und da wurde dann auch, die Gebäude waren vorher alle komplett grau, also wirklich nur diese reinen Wände aufeinander gestellt, Türen und Fenster rein. Und die wurden dann nach der Wende sofort unterschiedlich farbig angemalt, die Häuser, und es macht einen Riesenunterschied. Also, und jetzt mit diesen bunten grafischen Gemälden sieht das natürlich nochmal eine Ecke cooler aus. Ja, und apropos Hellersdorf, da gibt es ja auch dieses eine Gebäude, das hat, glaube ich, einen speziellen Namen, was speziell angemalt wurde, das mit echter optischer Täuschung, das sieht total cool aus, aber am Ende ist es nur eine flache Platte. Ne? Ah, es gab das Europaviertel, ja richtig. Ja, und zwar genau. Das Europaviertel, das haben sie leider nicht weitergeführt, das ist nicht ein Gebäude, das ist ein ganzer Straßenzug. Und zwar ist das in Hellersdorf die Rieser Straße, wenn man nach... Wenn man zum U-Bahnhof Hellersdorf fährt und dann mit der Straßenbahn noch ein Stück, dann kommt man da direkt vorbei und da wurden genau an die Wohnhäuser, ganz normale Plattenbau-Wohnhäuser, wurden Elemente gemalt, die den Eindruck vermitteln, dass dieses Haus so richtig Profil hat, also Reliefs drin, dass Leute auf dem Balkon stehen. Ja. Also das ist wirklich sehr gut gelungen. Es sieht richtig top aus. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch sieht, aber da, auch da könnt ihr mal bei Google gucken, Europaviertel. Da seht ihr bestimmt ein bisschen von dem, was wir gerade erzählt haben. Mhm. Genau. Und ansonsten, was ich sehr empfehlen kann, wenn man jetzt ein bisschen auf, gehen wir in die Richtung Street Art, wenn man das mag, Bülowstraße. Das ist in im Norden Neuköllns, also um den U-Bahnhof Bülowstraße und wie heißt es, Nollendorfplatz? Oder ist es Nollendorfstraße? Ich weiß es nicht genau. In der Nähe der Kurfürstenstraße ist es, da ist, sind die Häuser mit Graffiti angemalt und das sieht wirklich top aus. Also da gibt es Streetart-mäßig einiges zu entdecken. Ja, und da ist auch ein Gebäude, das nennt sich Urban Nation und dort ist eine kostenfreie Ausstellung auf 2 oder 3 Etagen. Es sind 3 Etagen, glaube ich. Die so ein bisschen die Graffiti-Kunst nahebringen und ja, und da sehr abgefahrenes Zeug zeigen. Also das kann ich auch sehr empfehlen. Absolut, ne? Kommen wir mal kurz noch zu den Bauwerken in Berlin. Also du hattest ja schon gesagt, ich habe noch ein hohes Gebäude. Ja. Und zwar den Fernsehturm, das war ein gutes Stichwort, weil ich sage manchmal aus Spaß Alexanderturm. Ja. Weil er am Alexanderplatz steht. Und weil es Leute gibt, die diesen Fernsehturm manchmal fälschlicherweise als Alexanderturm bezeichnen. Den Alexanderturm, den soll es ja tatsächlich geben. Der ist doch im Bau, ne? Der Alexanderturm, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht Alexander sagen. Alexander Tower oder so heißt der, glaube ich. Ach so, dann, ein neues Hochhaus am Alex. Genau. Ja, das kann durchaus sein. Ich weiß aber nicht, ob das, also es ist geplant, ich möchte, also es gibt auch eine Webseite dazu, da sollen Wohnungen und so drin sein, ne? Das wird ja alles im Vorfeld immer schön verkauft schon. Ich weiß aber nicht, ob es da schon die Baugenehmigung tatsächlich gibt. Doch, da wird ja jetzt angefangen, ne? Also der Alexanderplatz kriegt, glaube ich, noch ein paar Hochhäuser. Dann ist bald vom Himmel nichts mehr zu sehen. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo am Alexanderplatz zwischen dem Fernsehturm und den Rathauspassagen nichts stand? Ja. Das ist, glaube ich, gerade mal 12, 15 Jahre her. Da war, jetzt steht da ja das, ich weiß gar nicht, wie das Gebäude heißt. Da das hatten wir ja in der einen Podcast-Folge mal berichtet. Stimmt, genau. Wir waren beim Geocache-Podcast, standen wir genau davor. Das ist ein Wohnhaus und Geschäftshaus und Büroräume, glaube ich, auch. Heißt es Handelshaus oder so? Denn ursprünglich stand dieses Haus tatsächlich an der Stelle. Also natürlich nicht in der Form, wie es jetzt da steht. Der ganze Alexanderplatz war ja dicht gewesen mit Wohnhäusern. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, wie das mal aussah ursprünglich. Ja, Berlin hat sich verändert, ne? Und jetzt ist es so, man kommt aus der U-Bahn oder S-Bahn raus und es sieht halt schon ein bisschen gedrängt aus alles. Ne? Wir hatten, glaube ich, auch darüber gesprochen, dass am an dem Stadion Allianz, nee, wie heißt denn die Arena? Mercedes-Benz Arena? Mercedes-Benz Arena. Ehemalige O2-World, dass da auch alles dicht gebaut ist. Ja, und jetzt kommt halt noch ein weiteres Hochhaus dazu. Ja, ne? Also, also nicht nur am Alex, sondern auch da, wo du jetzt saßt, ne? An der Warschauer Brücke, glaube ich, da. In dem Bereich. Ja, dann sag mal, so die Gebäudeliste. Ach so, genau. Also man muss dazu sagen, in der Liste sind halt die höchsten Gebäude Berlins, also Bauwerke, die auch Sendetürme oder Kamine und so weiter darstellen, ne, von Industriegebieten und so. Und klar, der Fernsehturm 368 Meter. Da noch eine Info, 3. Oktober, ganz wichtig, ist ja jetzt in 3 Tagen, wenn der Podcast erscheint, Jubiläum für den Fernsehturm. 50 Jahre. Ja. Da gibt es übrigens sehr interessantes Fotomaterial im Internet, wo man mal sieht, wie der Fernsehturm gebaut wurde. Weil die Kugel, die hängt tatsächlich freischwebend, also nicht so frei, wie man das jetzt vielleicht denken würde, aber die hängt tatsächlich an Drahtseilen, an diesem am seidenen Faden. An diesem Turm. an diesem Fuß quasi fest, ne? Und bei den Bildern, die man im Internet findet, da wird wahrscheinlich jetzt einiges hochgespült um den 3. Oktober herum, vielleicht auch im Fernsehen. Das ist ganz interessant, wie das damals in den 50ern ja gebaut wurde. Genau, und am Fernsehturm hat übrigens sogar mein Opa mitgebaut. Dein Opa hat da mitgebaut? Hat er seinen Namen irgendwo reingekratzt an irgendeine Stelle? Weiß Opa, ich gar nicht, hier. Aber hat da immer ziemlich stolz erzählt. Ja, cool. Ne? So war das. Ja, auf Platz 17 das Gegenstück, der Berliner Funkturm. Weißt du denn, wie groß der ist und wann der eröffnet wurde? Also der Funkturm, der ist ja im Messezentrum. Das ist eine ganz grausame Ecke, wenn man da mit dem Auto hin will. Aber da fahren auch ein paar S-Bahnen hin. Der ist nicht so gut zu erreichen. Der ist ein bisschen abseits. Und ich glaube, dass der gerade mal 120 Meter hoch ist. Ah nee, Quatsch, kann der nicht. Doch, ich sag mal 120 Meter, hau ich mal in den Raum. Nee, ein bisschen höher. 146 Meter. Okay, der Berliner Eiffelturm. Ja, genau. Und der ist 1926 schon eröffnet worden. Oh, oder erbaut. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte echt gedacht, der wurde in den 60ern oder 70ern gebaut. Nee. Hast du dich getäuscht. Genau, und dazwischen, wie gesagt, einige Richtungmasten, ein paar Antenne 15. Ja, doch wirklich. Also hier steht Sendemast Schlossplatz zum Beispiel. Okay. Oder Scholzplatz. In Köpenick der J2-Sendemast, der J1-Sendemast. Okay. Aber hier noch interessant. Brauchbares? Fernmeldeturm Berlin-Schäferberg auf Platz 6. Also der sagt einem auch was, wenn man mit Fernsehen und Funk zu tun hat. Das ist ein zentraler Abstrahlungsmast sozusagen. Kamin VEB Elektrokohle Lichtenberg. 200 Meter hoch. Auf Platz 7. Ja, höher als das zweithöchste Gebäude Berlins, ne? Und interessant auch Platz 9, Windkraftanlage Berlin-Pankow. 180 Meter. Da kann ich übrigens empfehlen, ich war bei einem Ausflug im Raum Brandenburg durch einen Geocache mal an so ein Windrad geleitet worden und das war schon mega eindrucksvoll, am Fuße dieses Windrads zu stehen, also wirklich, man konnte es anfassen, ne? Also so nah ist man da rangekommen und dann diese Rotorenblätter drehten sich und man hörte immer die drehen sich ja langsam und man hörte tatsächlich immer dieses Geräusch und dieses das war schon eine tolle Sache. Ja. Dann sind da natürlich auch Schilder aufgestellt, die davor waren, dass im Winter natürlich der ein oder andere Eiszapfen von da oben runterkommen kann. Ja, das tut weh. Ja. Ja. So, dann klettern wir die Liste weiter hoch. Weiter hoch. Eigentlich haben wir jetzt schon, die wissen, ich habe mal durchgescrollt, eigentlich sind das keine Bekannten, die, okay. Ich habe mal geguckt aus deiner Gegend, aber Heizkraftwerk Klingenberg, das sagt einem Berliner wahrscheinlich auch noch was. Ansonsten sind das, ja, bist ja kein echter Berliner, würde ich sagen. Das sagt mir irgendwie überhaupt nichts. Was soll denn das sein? Ja, na sowas, ey. Kamin Berlin-Weißensee, Kamin Berlin-Buch, ja, sowas alles, ne? AFN Sendemast Dahlem. Ja, langweilig. Sendemasten sind doch langweilig. Ja, aber das sind, wenn man sich umguckt, die gibt es halt an vielen Orten in Berlin, ne? So, dann habe ich noch einen Tipp, der ist vielleicht nicht ganz so hoch, aber der hat auch mit ein bisschen mit Höhe zu tun. Das Dom-Aquarae am, auch in der Nähe des Alexanderplatzes, dieses Aquarium, dieses Runde, ja. Das ist ja eingebettet in ein Hotel, in ein Radisson Blue Hotel. Ja, Redes and Blues, das ist, glaube ich, die Kette. Und da kommt man ja nur rein in diesen Fahrstuhl, wenn man ins SeaWorld geht. Ne? Aber man hat die Möglichkeit, sich in das Hotel rein zu sneaken. Ne? Also ich weiß nicht, ob man als Nichtgast da rein darf. Also man kann den Fahrstuhl nicht benutzen. Ich habe es aber kürzlich erst gemacht. Ich bin in das Hotel rein, habe halt den Moment abgepasst, dass ein Gast mit Karte den Fahrstuhl öffnete und bin dann dem Fahrstuhl hochgefahren und der fährt dann so halb parallel zu diesem Aquarium und es sieht schon ganz cool aus. Ne? Und dann kann man oben, wenn man ganz oben ist, mal eine Runde gehen, weil dieses Hotel ist, wie gesagt, um dieses Atrium, in dem dieser Fahrstuhl mit dem Aquarium ist, rumgebaut. Das heißt, man kann dann von allen Seiten sich auch dieses Aquarium mal anschauen. Ja. Auch mal ein interessanter Blick, ja. Ist wirklich ein interessanter Blick. Und auch aus dem Atrium heraus sieht das richtig cool aus, wenn man da unten an dieser Fischsäule steht und dann so hochschaut. Ich glaube, wir hatten das auch in einem der vergangenen Berlin-Rätsel tatsächlich mal gehabt, dieses Aquarium. Und haben wir nicht so ein paar Facts auch schon dazu losgeschossen, wie viel Liter Wasser da drin sind, dass das das größte Aquarium Europas ist oder der Welt sogar? Ich weiß es nicht. Also wir haben ein bisschen was dazu erzählt, ja. Aber ich weiß nicht mehr, wann und wo. Nee, nicht wirklich. Keine Ahnung. Gut. Ja. Ja. Aber ich glaube, René, es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich mal so ein bisschen die Gebäude anzuschauen. Und wie gesagt, also jetzt geht zwar der Herbst los, im Sommer ist es natürlich schöner, weil es länger hell ist, aber vielleicht. Ja, gut, aber die Fahrstuhlfahrt kann man mal machen. Gut, man steht dann oben auch im Freien, den Fernsehturm kann man mal machen. Ja, definitiv. Also das lohnt sich. Organisiert das euch mal. Auf jeden Fall ein echtes Highlight über Berlin, über den Dächern. Und gut, was im Sommer schön ist, weil es lange hell ist, ist im Winter halt auch schön, weil es früher dunkel ist und Berlin schön erleuchtet ist. Das ist wahrscheinlich auch ein guter Blick. Aber nicht alle Aussichtsplattformen haben im Dunkeln geöffnet, muss man dazu sagen. Ja. Das ist ein bisschen schade. Tipp. Silvester auf hohen Gebäuden ist auch immer wieder empfehlenswert. Ja, nicht, wenn die Feuerwerke abgeschafft werden, wo ich übrigens komplett dafür bin. Schlag mich ruhig dafür, aber ich bin dafür, dass das abgeschafft wird. Zündest du dein Brot an oder was? Obwohl ich war, also sagen wir mal so, kontrollierte Feuerwerke oder gemachte Feuerwerke. Also ich finde, man muss es nicht selber machen. Ich war neulich, meine Wohnungsbaugesellschaft hat ein riesengroßes Fest gefeiert bei dir in der Nähe und zwar in den Gärten der Welt und abschließend mit Höhenfeuerwerk und das war schon schön anzusehen. Das habe ich gesehen. Das war wirklich schön anzusehen. Ja, also ich gebe dir recht, Silvester feiern macht halt nur Spaß mit Leuten oder Sinn mit Leuten, die halt friedlich feiern und keinen Blödsinn im Kopf haben. Weil es passieren viel zu viele Unfälle, gerade an Silvester. Und ja, aber auch so, man muss da nicht so viel Zeug hochblasen. Genau, wo Menschenmassen sind, muss man halt auch kein Feuerwerk machen. Und ich stimme mir dazu, also ein organisiertes Feuerwerk ist auch sehr schön. Und am Ende, als Kind haben wir auch immer Silvester schön gefeiert. Und ich habe immer die schönen Sachen gemocht, also wenn eine schöne Sonne in die Luft gejagt wird oder sich dreht, also was halt schön ist fürs Auge, ne? Und ich kann mich ans Jahr 2000 erinnern, vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, das war halt ein ziemlich vernebeltes Silvester, ja. Das war halt dann auch ziemlich schade, ne? Also, aber das kann man weiter kann lass man uns halt kein neues Fass aufmachen, uns rennt die Bierfass, Zeit davon. Ne? Richtig. Wir sind schon, ich glaube, wir haben die Stunde schon gut erreicht. Genau. Hast du gerade wieder an deine Samenspende gedacht? Ich merke schon. Das heißt, kriegt gleich noch was zu lachen. Diesmal denke ich dran. Ich habe wieder was Lustiges rausgesucht. Stimmt, ja. Und dann geht es nämlich jetzt auch schon steilen Schrittes dem Ende entgegen. Wir steigen also aus den hohen Gebäuden Berlins herab, zurück auf den Boden der Tatsachen. Ihr seid gleich wieder in eurer normalen Welt. Müsst dann eine Woche lang warten, bis der nächste Podcast am Montag erscheint. Zwei Wochen, richtig. Aber wenn ihr den René Podcast, ist noch nicht so lange dabei. Ja, sorry. Wenn ihr den Podcast aber jetzt irgendwie hört und es ist schon 2020 oder später, dann habt ihr riesen Glück, denn dann könnt ihr jetzt einfach ganz entspannt die nächste Folge hören. Vergesst aber nicht dabei, ihr habt auch noch ein richtiges Leben, also macht noch das, was notwendig ist. Und so, das war jetzt mein Schlusswort. Bevor dem kann ich nichts hinzufügen. Und jetzt will ich noch einen Witz hören, René. Genau, also pass auf. Ich durfte heute auf Arbeit das erste Mal Gabelstapler fahren, kommt aber nachher nochmal in den Nachrichten. Oh komm, Stefan, ey, du hast ja mit Absicht wir haben leider kein Video, ne? Also ich habe den einen Mundwinkel habe ich um 0,2 mm nach oben geschoben kurzzeitig. Der war gut. Das hättest du ruhig weiter. Nee, also muss sagen, je länger ich drüber nachdenke, der war auch gut vorgetragen. Also. Okay, pass auf. Dann werde ich sink mal kurz ein bisschen das Niveau. Ja. Ich entschuldige mich vorneweg schon mal, aber leider ist es so, in der Unterhaltungsindustrie musst du manchmal auch an den Boden des Niveaus gehen, um noch ein paar Sympathien mit aufzugabeln. Deswegen habe ich noch einen, und zwar, ich habe gestern mein erstes graues Sackhaar entdeckt, aber bin nicht so ausgerastet wie die anderen Leute im Fahrstuhl. Ja, der war es tut gut, mir leid, ja. Sorry. Sorry, Leute, vielleicht kann man es komplett wegpiepen, aber nein, wir lassen es drin. Nein, ich finde es gut, ja. Darüber muss man auch mal sprechen dürfen, ne? Natürlich, das sind ja auch nur Menschen aus Fleisch und Blut. So sieht's aus, ne? Gut, in diesem Sinne, hat uns wieder richtig Spaß gemacht, euch zu unterhalten. Macht euch eine schöne Zeit, kommt gut in den Herbst, kommt gut in den Oktober. Und dann freuen wir uns, wenn wir euch in 2 Wochen wieder in den oder an den Empfangsgeräten hören. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Genau, und lasst uns mal ein bisschen Feedback zukommen, damit wir auch noch ein bisschen intensiver auf euch eingehen können. Also, in diesem Sinne, bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.